Are we ready to hear from the Lord? Sind wir bereit, vom Herrn zu hören? Father, open our hearts. Vater, öffne unsere Herzen. Let us be courageous. Dass wir mutig sind. To receive from your servant tonight. Von deinem Diener zu empfangen. We thank you for his gifting. Wir danken dir für seine Begabung. And we thank you for a diversity of gifts in the church. Und wir danken dir für die Vielfalt der Gaben in der Gemeinde. We pray that you would use him to speak into our lives. Und wir bitten dich, dass du ihn verwendest, um in unser Leben hineinzusprechen. In Jesus' name. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Let's give a big hand to Pastor. Einen großen Applaus. Amen. Amen. Good afternoon. Einen schönen guten Abend. Halleluja. Halleluja. Greet me, please. Grüß mich bitte. All right. Okay. I know you've worshipped the Lord. Ich weiß, ihr bittet den Herrn an. But I want to praise the Lord with one short, just one short something, and then. Ich möchte den Herrn noch einmal kurz preisen mit etwas. Amen. Amen. I believe it's a song that you know. Ich glaube, das ist ein Lied, was ihr auch kennt. And if you know it, you can join me and just when you are seated down. Und wenn ihr das Lied kennt, dann macht einfach mit. Ihr könnt dabei sitzen bleiben. Amen. Amen. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The heralds and the angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The heralds and the angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy, holy are you, Lord. The heralds and the angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Amen. Dankeschön. Our God is a holy God. Unser Gott ist ein heiliger Gott. And he is a loving Father to us. Und ist ein liebevoller Vater uns gegenüber. I mean, he's not an old man with long beards and with a long rod and waiting for somebody to hit his head. Und er ist nicht ein alter Mann mit einem langen Bart und mit seinem Stab in der Hand, der nur darauf wartet, jemanden übergezogen zu werden. He is a loving Father to us. Er ist ein liebevoller Vater uns gegenüber. He understands us just the way we are. Er versteht uns so wie wir sind. And he loves to change us into his likeness. Und er liebt es, uns zu verwandeln in sein Angesicht. And that's why I love him so. Und deshalb liebe ich ihn so sehr. Amen. Amen. Before I share just something small. Bevor ich einfach kurz etwas weitergebe euch. I just told your senior pastor that my passion is with the young people. Ich habe kurz zuvor mit eurem Pastor gesprochen. I am actually young. Habe ihm gesagt, dass meine Leidenschaft einfach junge Leute sind. Halleluja. Ich selbst bin ja jung. Halleluja. The reason I am dressed in a suit and a tie. Der Grund, warum ich so gekleidet bin mit Krawatte und mit Anzug. I didn't know the kind of a congregation I'll meet this evening. Ich habe nicht gewusst, praktisch in welche Versammlung ich komme, in welche Gemeinde hier. Otherwise, if I knew, I would meet with you, the young people. Hätte ich gewusst, ich würde jetzt mit den jungen Leuten zusammentreffen. My tie and I'll look like you. Dann hätte ich die Krawatte weggelassen und ich hätte so ausgeschaut wie ihr. My wife also says she's young. meine Frau sagt auch, sie ist jung. And she's all the time with the youth and the teenagers and sie ist immer zusammen mit den with the soccer and all these things and many other things we do. Sie macht einfach alle Sachen mit. Wir machen da viele Dinge. With the young people. Mit den jungen Leuten. Because God, denn Gott, has his mind on the young people. Hat seine Macht auf die jungen Leute gelegt. He has good plans for you. Gute Pläne für euch. To give you a future. Euch eine Zukunft zu geben. And a bright destiny. Und einfach eine herrliche, eine strahlende Zukunft. A little bit about myself. Ich möchte ein bisschen über mich selbst erzählen. My mother died when I was less than a year. Meine Mutter starb, als ich noch jünger war als ein Jahr. And my dad remarried again. Und mein Vater hat dann wieder geheiratet. To another stepmother. So hatte ich eine Stiefmutter. And she really gave me hell. Und die hat mir wirklich die Hölle bereitet. Oh my goodness. Oh mein Gott, war das schlimm. And I grew up a bitter young man. Und ich bin aufgewachsen als ein bitterer junger Mann. No love. Ich hatte keine Liebe. Because I never saw love. Denn ich habe Liebe nie gesehen. I never used to love people. Und so konnte ich auch andere Leute nicht lieben. Because I never experienced any love from anybody. Denn ich habe von nie jemanden irgendwie Liebe erlebt. My heart was full of hate and bitterness. Mein Herz war voll Hass und Bitterkeit. And one time I gave my life to the Lord as a young person. Und schließlich gab ich dann mein Leben dem Herrn. Und das war bereits als eine junge Person. I can remember it is just like yesterday. Und ich kann mich daran erinnern. Es war so. Es für mich so, als wenn es gestern wäre. And it was when we had the first revival in Kenya in 1969. Und wir hatten da eine Erweckung 1969. Es war mit Fasten verbunden. I remember I was in standard grade 6, what you call grade 6 here. Und I gave my life to the Lord. War in der 6. Klasse und da gab ich mein Leben dem Herrn. And from that time I continued loving Jesus. Und von dieser Zeit an mache ich immer weiter praktisch Jesus zu lieben. Ich wuchs darin. I could not love him very well. Aber irgendwie konnte ich ihn nicht wirklich. Or the way he expected me to do it. Oder in der Art und Weise, wie er das von mir erwartet hätte. Because my heart was still sick. Weil mein Herz einfach zu krank war. Of hate. Krank an Hass. I actually gave my life to the Lord because I needed comfort. Ich habe mein Leben dem Herrn gegeben, weil ich einfach Trost brauchte. And I had heard that he's a man of love. Und ich mir gedacht habe, das ist ein Mann der Liebe, eine Person der Liebe. And sincerely speaking, after some time, und dann nach einer Zeit geschah es, I started to experience the love of God. Dass ich plötzlich begann, die Liebe Gottes zu erleben. And I started getting the illumination of God's word. Und ich bekam dann auch die Erleuchtung aus Gottes Wort. Which kept on hammering in my spirit that God is love. Und das hat mir gezeigt in meinem Geist, dass Gott Liebe ist. And that those who want to be like him, they must wear with them the character of love. Und die so sein wollen wie er, müssen auch seinen Charakter der Liebe annehmen. And when I became a young adult, und als ich dann in das junge Erwachsenenalter kam, I will be frank and open to you because of negative peer pressure. Und ich möchte einfach da sehr klar und offen sein. Es geschah wegen negativen Gruppenzwang. I a little bit became religious. Und so wurde ich so ein wenig religiös. And I was not very serious with the things of God. Und so war ich nicht sehr ernst den Dingen Gottes gegenüber. But God kept on following me. Aber Gott, er war direkt mir auf den Fersen. Because there was a seed in me. Denn es war ja bereits sein Same in meinem Herzen. A holy seed. Ein heiliger Same. He kept on trailing me. Und er hat einfach meine Spuren verfolgt. And finally I remember one afternoon in 1979. Und ich kann mich daran erinnern, eines Abends. It was towards the end. It was in December. 78. Es war im Dezember. I 79. Recommitted my life again to the Lord. Da habe ich dann mein Leben ganz neu dem Herrn wieder gewidmet. And the Lord has ever been faithful in my life up to now. Und der Herr war seitdem einfach immer in meinem Leben treu. Let me tell you one of the things that made me to stand as a Christian believer to date. Und lass mich eine Sache erzählen, die mich einfach hat als Gläubiger in meinem Leben mir Stehvermögen gegeben hat. I decided to deal with my past. Ich habe einfach eine Entscheidung getroffen, meine Vergangenheit wirklich richtig zu behandeln. And today I know that is the problem because I deal with young people all the time. Und ich weiß, dass es ein Problem ist. The biggest problem for the young people or young adults is their past. Das größte Problem für junge Leute ist einfach ihre Vergangenheit. Sie muss einfach abgehandelt werden. And the past can hinder you or prevent you from becoming what God wants you to become. Und deine Vergangenheit kann dich an dem hindern, was Gott eigentlich für dich vorbereitet hat. It can prevent you from going to your destiny. Es kann dich daran hindern, dass du wirklich seiner Bestimmung folgst. It can prevent you from becoming the man of God God intended you to become. Es kann dich daran hindern, dass du nicht der Mann Gottes wirst oder die Frau Gottes, die Gott eigentlich für dich vorgesehen hat. It can prevent you from becoming the manager God wanted you to become. Es kann dich daran hindern, dass du der Manager wirst, was der Gott für dich vorgehabt hat. The secretary or the director or the lawyer or the doctor that God wanted you to become. The past can stop you from becoming that. Deine Vergangenheit kann dich daran hindern, dass du nicht zu der Sekretärin wirst, nicht zu dem Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin oder zum Arzt praktisch, den Gott in deinem Plan für dich vorhatte. And actually many people are struggling in life. Und viele Menschen, sie mühen sich einfach ab in ihrem Leben. It is because of carrying. Das ist deswegen, weil sie immer noch ihre Vergangenheit mit sich herumschleppen. So, when we don't deal with our past, it always comes ahead of us. Wenn wir also mit unserer Vergangenheit nicht richtig umgehen und sie nicht abhandeln, dann kommt sie immer wieder hervor und sie möchte einfach vor uns laufen. You could be strong. Du kannst zwar stark sein. And high on the mountain. Und vielleicht auch auf hohe Berge gelangen. And things are really good and und Dinge okay. Erscheinen sehr gut und ganz okay. But something happens, you aber remember irgendwas passiert dann, something that your dad did to you. Du erinnerst dich an etwas, was da passiert ist in deiner Vergangenheit. Or your mother, was vielleicht dein Vater dir angetan hat. Or something that happened in your family. Oder deine Mutter oder was da in deiner Familie passiert ist. And immediately you come down from the mountain to the ground. Plötzlich warst du noch ganz oben und da stürzt du ab und befindest dich dann ganz unten. And many young people, if they don't deal with the past, they stay in that circle. Und wenn sie praktisch die Vergangenheit nicht richtig behandeln, dann drehen sie sich so in einem Teufelskreis. And so God helped me to deal with that circle. Und so hat Gott mir einfach geholfen, mit meiner Vergangenheit sauber abzuschließen. And I said, enough. Ich sage einfach, enough. Genug ist genug. The past is history or history. Die Vergangenheit ist einfach Geschichte. It will remain history. Und es wird seine Geschichte sein. And I will have to go to my destiny. Ich werde aber Gott praktisch meine Zukunft bestimmen lassen. I made up my mind. Und so habe ich einfach das für mich in meinem Kopf entschieden. And I took my past to the cross. Und so habe ich meine Vergangenheit einfach zum Kreuz gegeben. And I left it there. Und ich habe es dort gelassen. And from that day, und von diesem Tag an, I never went back again to the stories of what my stepmother did to me. Bin ich nie wieder zurückgegangen zu diesen Geschichten, was vielleicht meine Stiefmutter mir angetan hat, dass sie mich getreten hatte und dass sie auf mir drauf getrampelt hat. She refused me food. Und dass sie mir das Essen verweigert hatte. And the many many other things that she did. I called it period. Diese Dinge, die sie alle getan hatte, ich habe es einfach beendet und habe da einen Punkt runtergesetzt und gesagt Schluss damit. And the Lord was gracious and has been faithful to carry me through, und der Herr war enabling gnädig, me to go forward. War gnädig und treu und hat mich immer daran erinnert, dass ich nur noch jetzt vorwärts gehe. I want to encourage you. Und ich möchte euch ermutigen. What happened to you happened. Was euch in eurem Leben geschehen ist, ist euch geschehen. So what? Na, was soll's? Is it the end of the world? Ist es das Ende der Welt gewesen? Nein. You can open another chapter. Ihr könnt weitermachen in einem neuen Kapitel. Amen. Amen. You can open another chapter in life. Ihr könnt ein neues Kapitel in eurem Leben einfach aufschlagen. used, you can become what God intended you to become. Ihr könnt das werden, was Gott für euch bezweckt hat. And God has given you a will. Und Gott hat euch einfach einen freien Willen geschenkt. You've got to decide willfully. Ihr könnt mit eurem Willen einfach entscheiden. I move. Ich from the past. Bewege mich vorwärts, weg von der Vergangenheit. Today. Und ich werde jetzt den heutigen and tomorrow Tag by His grace. Einfach leben und auch das Morgen durch seine Gnade. He will strengthen me. Er wird mich stärken. To continue forward. Sodass ich weiter vorwärts gehen kann. That will that God has given you. Diesen Willen, den euch Gott gegeben hat. He does not violate it. Den tut er nicht verletzen. Er achtet und ehrt ihn. He does not impose himself on us. Er drängt sich uns nicht auf oder seinen Willen uns auf. Thank you for what you said. God is very humble. Gott, danke, dass du es gesagt hast. Gott ist sehr demütig. And very caring. Und er ist sehr fürsorglich. And understanding. Und er versteht auch alles sehr gut. Sometimes full of humor. Er ist auch voll Humor. But he will not violate the will that he gave you. Aber er wird nicht einfach den freien Willen, den er dir gegeben hat, irgendwie einfach überrollen. My prayer for all of us today. Mein Gebet für alle von uns ist heute. Is that you move from the past. Dass du dich einfach fortbewegst and von der Vergangenheit. To come to today. Und hin, einfach, dass du im Jetzt lebst. And begin to live your life from today. Und dass du dann anfängst, dein Leben von heute einfach zu verlassen. Looking to Jesus. Indem du auf Jesus schaust. The Author. Den Urheber. And the Finisher. Und den Vollender. Of your faith. Deines Glaubens. A few months ago, this is the eighth month. Vor ein paar Monaten, ist jetzt der achte Monat. I deal with cases of that many times. A young man was brought to church. Da habe ich verschiedene Fälle behandeln müssen. Es kamen Leute in die Gemeinde. He was halfway depressed and halfway crazy. Halb verrückt, halb deprimiert und depressiv. And he looked funny. Und sie haben auch seltsam ausgeschaut. He looked so bad. Er schaute so übel aus. And then I started helping him. Dann fing ich an, ihm zu helfen. A little bit. Einfach so ein klein wenig. I started speaking to him. Und so habe ich angefangen, zu ihm zu and sprechen. Telling him who he is. Und dann habe ich dann what's again? Telling him who he is. Und dann habe ich ihm gesagt, wie er eigentlich ist. And what God calls him. Und wie Gott ihn einfach anspricht. And he started becoming alive. Und plötzlich wurde er lebendig. And then, when I was preaching one day in the morning, und es geschah, dass ich einmal predigte, es war am Morgen. I don't prophesy all the time, but I prophesy once in a while. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich das immer mache, aber manchmal spreche ich einfach Prophezeiungen aus. The Lord put a word of prophecy in my heart for that young man. Der Herr hat einfach ein Wort der Weissagung, der Prophezeiung in mein Herz für diesen Mann gelegt. And I told him, where you are today. Und ich sagte ihm, da wo du jetzt stehst, it is the lowest you'll ever be again in life. Das ist einfach der niedrigste Punkt, den du je in deinem Leben erreicht haben wirst. And God will change your life. Gott wird nämlich jetzt dein Leben total verändern. Until everybody who sees you will wonder what has happened. Jeder, der dich sieht, wird sich einfach wundern, was da mit dir geschehen ist. Others will not be able to know you. Und er wird einfach gar nicht mehr in der Lage sein, dich wiederzuerkennen. Young ladies will begin to trail you. Und junge Damen werden dir einfach nachfolgen. And everybody laughed in the church. Und alle werden dich in der Gemeinde lieben. It sounded like it was the pastor wanting to help this young man, you know. Und alle werden darüber lachen. I'm sorry. Alle, die haben über dich gelacht. I mean, I was prophesying and people were laughing at the pastor, you know. Also ich habe das prophezeit und die Leute haben einfach über mich gelacht, haben gedacht, na kleinen Moment, bitteschön, der will das erzählen über ihn, das kann nicht sein. But let me tell you today, as I talk, I stand here. Aber lass mich euch sagen, so the young man is changed drastically. Dieser Mann hat sich einfach so verändert. In fact, he wears suits like me. Und jetzt trägt er auch einen Anzug wie ich. He has a good job. Er hat eine gute a Arbeit. Very good job. Eine sehr gute Arbeit. He cleans the church very early in the morning and nobody knows whether he's the one who does it. Er reinigt in der Früh die Gemeinde und niemand weiß, dass es ist, der das macht. It's only me and my pastoral staff who know that he cleans the church very early and he goes back home. And he stays a little bit distance from the church. Und ich und mein pastoraler Stab, er weiß praktisch, meine Mitarbeiter wissen, dass er die Gemeinde reinigt. Und dann geht er wieder und er wohnt ein bisschen weiter entfernt von der Gemeinde. Now he's a candidate to be a good husband, you know. And he's many sisters are fronting themselves before him. Und viele Schwestern, die gehen ihm nach und stellen sich ihm in den Weg. According to the promise, the prophecy, the word of God. Weil er so eine gute Partie ist. Und gemäß dieser Prophezeiung Gottes. The rhema word that I spoke to him. Dieses lebendige Wort, was ich zu ihm gesprochen habe. Has changed his life. Dieses rhema, dieses direkte Wort von Gott hat sein Leben verwandelt. Amen. Amen. Let me tell you. Lass mich euch sagen. You've got to put a full stop on your past. Ihr müsst einfach mit eurer Vergangenheit einen Punkt machen. And they say, I will leave my life. Und einfach sagen, ich werde einfach mein Leben zurücklassen. And you will leave your life. Und du wirst dann auch dein Leben zurücklassen. And the Lord will do you good. Und der Herr wird dir einfach Gutes tun. And you become an encouragement to another young man, a young lady. Und so werdet ihr zu einer Ermutigung für einen anderen jungen Mann oder eine andere junge Dame. And the people will begin to see you glitter, you know, look good. Und die Leute werden dich dann sehen und denken, wow, das ist einfach großartig geworden, das schaut gut aus. You change from that very depressed young lady, young man, and they see you happy, joyous in the Lord, enthusiastic, and wanting to continue with life. Und die sehen dich total verwandelt. Du warst so deprimiert vorher und plötzlich siehst du gerade fröhlich und glücklich und du gehst einfach mit dem Leben vorwärts. Vienna is waiting for you. Wien wartet auf dich. The manifestation of you. Die Manifestation deiner Person. Of sons and daughters of God. Söhne und Töchter Gottes. And it is you and you and you and you. Und du bist das and und du me. Bist das und du bist das und du bist das und ich bin das. And I bless God, your pastor is also young. Praise God. Und ich segne Gott dafür, dass euer Pastor auch jung ist. Hallelujah. Hallelujah. Today decide to overcome your past. Trefft heute die Entscheidung, einfach eure Vergangenheit zu überwinden. It is possible by the blood of the Lamb. Und es ist möglich durch das Blut des Lammes. It is possible through the word of God. Es ist möglich durch das Wort Gottes. Jesus said, "Sanctify them by the truth." Jesus sagte, werdet geheiligt durch die Wahrheit. Your word is the truth. Denn das Wort ist die Wahrheit. The word can change you and make you a positive liver. Das Leben kann euch verwandeln und ihr könnt zu jemandem werden, der einfach ganz positiv das Leben lebt. Amen. Amen. If God says you are strong, why are you calling yourself weak? Wenn Gott sagt, dass du stark bist, warum nennst du dich selber da schwach? If God says you are more than a conqueror, why are you calling yourself more than defeated? Wenn Gott sagt, du bist mehr als ein Überwinder, warum nennst du dich selber als jemand, der überzeugt du dich selbst als jemand, der mehr als versagt? If God is calling you a victor, why are you calling yourself a victim? Wenn Gott dich als Siegner bezeichnet, warum nennst du dich dann als Opfer? If God is calling you a conqueror, why are you calling yourself conquered? Wenn Gott dich praktisch als einen Überwinder bezeichnet, warum bezeichnest du dich als jemand, der nur immer überwunden wird? It is time you call yourself what God calls you. Es ist Zeit daran, dass du dich selbst auch so siehst und bezeichnest und nennst. It is time you believed in what God calls you. Es wird Zeit, dass du in das glaubst, was Gott einfach über dich sagt. And it is then you are going to be able to go and you are going to walk to your destiny. Und dann wirst du in der Lage sein, vorwärts zu gehen, und zwar in der Bestimmung Gottes. Let me share 6 points. Lass ich euch 6 Punkte weitergeben. That will help you in life. Die euch wirklich im Leben etwas nützen können. God answers prayer. God answers prayer. Gebet. Amen. I mean, there is no question about it. Und da gibt es keinen Zweifel dran. God answers prayer, whether it is prayed by faith, silently, Gott beantwortet Gebet, ob es im Glauben, im Stillen gebetet wurde. Or whether it is prayed loudly. Oder ob es laut ausgesprochen wird. God answers prayer. Gott beantwortet Gebet. But what hinders our answers to prayer? Aber was hindert oder verhindert Antworten auf unsere Gebete zu empfangen? What makes your prayers not to be answered at times? Was führt dazu, dass unsere Gebete nicht beantwortet werden? So you don't become what you are aspiring to become. Sodass du nicht zu dem werden kannst, was du eigentlich da vorhast. I share 6 points with you and then I sit down. Und ich werde euch die 6 Punkte weitergeben. Und dann, number one, you need to know. Setze ich mich hin. Erstens, ihr müsst wissen, the word of God is a constant. Das Wort Gottes ist eine Konstante. You can't do nothing about it. I can't do nothing about it. We can't change it. Und da könnt ihr nichts dran ändern. Es ist eine Konstante. Okay? Okay. And so he has said, ask and it shall be given you. Denn da heißt es ja, bittet und ihr werdet empfangen. And the God cannot help it. Und Gott kann da nichts dran those machen. Those who ask, they should be given. Denn der, der bittet, wird auch empfangen. He says, seek and you shall find. Suchet und ihr werdet finden. And those who seek, they must find. Und die, die suchen, sie müssen deshalb auch finden. And etc. And knock and the door will be open. Und da heißt es, klopft an und es wird euch aufgetan. But then, how comes sometimes we ask and we are not given? Aber wie kann das passieren, dass wir manchmal bitten we und wir empfangen nicht? And we don't find. Und wir suchen und wir finden nicht. We knock and the door is not open. Und wir klopfen an, aber die Tür öffnet sich nicht. What is the problem? Wo liegt das Problem? Is it God? Liegt es an Gott? No, his word is a constant. Nein, sein Wort ist einfach Konstante. He actually wills and he wants to answer your prayer so badly. Und er möchte einfach so sehr all eure Gebete beantworten. But what is the problem? Aber da gibt es ein Problem. A few points here. Number one. Punkt 1. The reason why our prayers are not answered. Gründe dafür, dass unsere Gebete nicht beantwortet werden, is unforgiveness. Number one. Besteht darin, dass wir nicht vergeben haben. If you have unforgiveness in your heart, wenn in deinem Herzen etwas nicht vergeben ist, your prayer will not be answered. Dann wird dein Gebet nicht beantwortet. So you've got to forgive those people. It doesn't matter what they did to you. Und so müsst ihr den anderen Menschen vergeben, egal was sie dir angetan haben. Even if you were right, they were wrong. Selbst wenn du recht gehabt haben magst und sie da völlig falsch waren, you've got to forgive them and release them from your heart. Musst du trotzdem ihnen vergeben und sie einfach aus deinem Herzen freilassen. And your prayers will not be hindered. Und dann werden deine Gebete nicht behindert werden. Mark 11:25. Markus 11, Vers 25. When you stand to pray, forgive. Wenn du anfängst zu beten, bitte vergib dabei auch. Now the prayer of Jesus Christ in Matthew. In Matthäus chapter 7. Kapitel 7, das Gebet Jesu. Forgive our Father who art in heaven. Vater unser im Himmel. Hallowed be thy name, thy kingdom come. Geheiligt wird dein Name, dein Reich komme. Then it says, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So if you don't forgive those who trespass against you, God will not forgive you. Wenn du nicht denen vergibst, die an dir schuldig geworden sind, wird Gott dir deine Schuld nicht vergeben. So your key to receive, your answer to prayer is to forgive other people. Der Schlüssel dazu, Antworten auf Gebet zu erhalten, ist, dass du anderen Menschen vergibst. So unforgiveness will hinder your prayer. Number two. Wenn du nicht vergibst, dann wird es dein Gebet verhindern. Is unwillingness to repent. Punkt 2 ist die Bereitwilligkeit, auch einfach Reue und Buße zu tun. You know the situation, the condition of your heart. Du kennst da den Zustand deines Herzens. And sincerely, you know it. Und du bist der ganze like du weißt, you know mine. Du weißt es einfach genauso, okay, wie ich meins kenne. And then you do not go to the Lord sincerely. Just the way you know yourself sincerely, go to God sincerely and tell God, please, please forgive me of this. Und wenn du genau repent. Weißt, wie es in deinem Herzen ausschaut, dann geh auch genauso ehrlich einfach vor Gott und sag, Gott, schau einmal da. It will help your prayers to be answered. Bitte vergib mir das, denn das wird dir helfen, dass deine Gebete auch beantwortet don't werden. Aber that unwillingness to repent. Lass es nicht zu, dass du nicht die Bereitschaft hast, auch zu bereuen und Buße zu tun. And God is so gracious, he says, Come. God and let us reason together. Gnädig. Komm zu mir und lass uns das gemeinsam durchgehen. Isaiah 1:18, he says, he's not scared of your sin. He says, come and let us reason together. Wie es in Jesaja heißt, komm her und lass uns miteinander richten. Even though your sin is as red as scarlet, wenn deine Sünden so rot sind wie Scharlach, I'll make it as white as snow. Ich werde es weiß machen wie Schnee. He's not scared. You are the Angst. One who is delayed and who doesn't want to repent. So if you repent, Gebete werden nicht beantwortet, wenn ihr nicht umkehrt. And from there your prayers are answered. Also kehrt um und eure Gebete werden beantwortet werden. You can read that in Isaiah 66:18-20. Das findet sich in Jesaja 66, 18 bis 20. If I regard iniquity, the Lord will not hear me. Wenn ich Unrecht in meinem Herzen habe, wird der Herr mich nicht hören. All right. Nicht wahr? James 1:6. Point number three. Punkt Nummer drei. Lack of faith. Ein Mangel an Glauben. Unsere Gebete. Lack of the faith of God. Ein Mangel an dem Glauben Gottes. Hebrews 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. And that those who go to him, und die, die zu ihm kommen, they must believe that God is there. Die müssen glauben, dass Gott auch dort ist. And that he is a rewarder of those who seek him diligently. Und dass er auch ein Belohner ist, derer, die ihn einfach eifrig suchen. And how do you conceive the faith of God? Aber wie kannst du diesen Glauben an Gott empfangen? Romans 10:17, faith comes by hearing, and the hearing by his word. Römer 10, Vers 17, Glaube kommt aus dem Hören oder aus der Verkündigung des Wortes Gottes. And vice versa. Doubts come by not hearing and not hearing the word of God. Und Zweifel kommen daher, dass das Wort Gottes nicht hören. So lack of faith will hinder your prayer. You'd rather be a good student of the word, read the word, listen the word, meditate the word, and then you will conceive faith. You will have a lot of faith. Ein Mangel an Glauben kommt daher, dass wir nicht praktisch im Wort sind und so nicht genügend Glauben aufgebaut ist. And you'll be able to believe on that God that you don't see with your eyes, but you can see his works. Aber wenn wir im Wort sind, dann können wir den Gott sehen, den wir mit unseren Augen nicht sehen können, aber praktisch deren Werke wir sehen. These are the works of God. Hier können wir sehen, dies sind die Werke Gottes. God has drawn these people here. Gott hat ja euch Leute hierher gebracht. Using his servant and the other ministers. Und ihr, die ihr seine Diener seid. The works of God. Ihr seid ein Werk Gottes. Change the lives of many people here. Und das Leben von vielen Menschen hier. Amen. Amen. The fourth point why prayers are not answered. Vierte Punkt, warum Gebete nicht beantwortet werden, is strife of any kind. Ist jede Form von just strife. Streitigkeiten. James 4, verse 1-3 says, where do wars and the fightings come from? In Jakobus 4, Vers 1 bis 3 heißt, wo kommen da die Streitigkeiten und diese Kämpfe unter euch? Does it not come from the flesh? Kommt das nicht aus eurem Fleisch? From our lusts? Aus euren Gelüsten? That's where fightings and the strife come from. Wo Kämpfe ist und all diese Streitigkeiten. And sometimes we fight for nothing. Manchmal kämpfen wir um nichts. Because it is in our flesh. Denn es liegt ja in unserem eigenen Fleisch. So strife of any kind will hinder your prayers. Jede Form von Streitigkeiten werden einfach eure Gebete verhindern. You could even be strifing with yourself. Should I believe in God or should I not? Zum Beispiel kannst du selbst diesen Widerstreit haben. Soll ich jetzt Gott glauben oder soll ich ihn nicht glauben? Is he real or is he not real? Also ist er da echt oder ist er nicht echt? You could even be contending with the word. Das könnte sein, dass du im Widerstreit liegst mit dem Wort. God. Dem Wort Gottes. And that will hinder your prayers. Und das wird eure Gebete behindern. My fifth point and I finish is mein fünfter Punkt, ich möchte dann abschließen damit. Secret sins or a secret sin. Unsere geheimen Sünden. Before the other people you look wonderful, you're good. Vor anderen Leuten schaust du wunderbar aus. But there is something that does not move in your life. Aber da gibt es etwas, was irgendwie in deinem Leben sich nicht richtig bewegt. It doesn't matter how many prayers you receive. Es ist egal, wie viele Gebete du da betest. If you have that kind of a secret sin hidden in you, and it's only you and you alone know it. Und wenn du da in dir verborgene Sünde hast und das bist nur du das weißt. Your prayers cannot be answered. Dann können deine Gebete nicht beantwortet werden. And you blame your pastor. Und du beschuldigst deinen Pastor dafür. You say he's not anointed. Und du sagst, der ist nicht gesalbt. You say he doesn't have enough material to counsel you. Und der hat vielleicht nicht genügend Weisheit oder was, dich da, dir da seelsorgerischen Rat zu geben. You complain against everybody. Und du beschwerst dich dagegen jeden. And you begin moving from one church to the other to look for another anointed man to pray for you. Und du fängst dann an, praktisch von einer Gemeinde zur anderen zu gehen, wo du denkst, da wäre ein Mann, der wäre gesalbter, um dir zu helfen. But with love, I'll tell you, they will pray for you until you have a hairpot on the head. Und die möchte dir sagen, no hair. Dass sie so für dich beten werden, bis du eine Glatze hast, praktisch, weil sie immer wieder ihre Hand auf dich legen. But you will not change. Aber du wirst dich nicht ändern. Did you hear me? You will not change. Du wirst dich nicht ändern. Until you repent that secret sin. Bist du davon deiner geheimen Sünde? And that will be helping yourself. Your prayers will be answered. Und wenn du selbst hilfst, wenn deine Gebete oder damit hilfst, praktisch wenn dein Gebet. In fact, you pray even at your house and God will hear you. Und dann kannst du Gott zu Hause beten und Gott wird dich da hören. Because you have repented that sin that you know. Und weil du von dieser Sünde, die du kennst, he who hides his sin shall not prosper. Der seine Sünden verbergt, wird kein Wohlergehen haben. But he who repents will find mercy. Aber die umkehren, sie werden Barmherzigkeit finden. Right? Nicht wahr? Numbers 32:23. Vierter Buch Mose. Be sure your sin will find you out. 33. Sei sicher, dass deine Sünde finden wird. That hidden sin, it comes to a time when it matures up. Diese verborgene Sünde, die reift in dir und irgendwann wird sie sich zeigen. And then it finds you out. Und dann findet sie sich. Because you refuse to find it out, it finds you out. Weil du es abgelehnt hast, praktisch sie zu finden und zu packen und zu behandeln. And then people will ask, what is happening with this sister? She looks wonderful. She's so good. Wow, was da passiert mit dieser Schwester? Sie schaut so gut aus. It is a time when now the sin is finding you out. Na, jetzt wird es zu einer Zeit praktisch, wo die Sünde dich herausfindet. But before it does, repent that secret sin. It will help you. It will help you to be able to excel in your prayer life. Aber bevor das passiert, kannst du einfach Buße tun. Und es wird dir helfen, dass dein Gebetsleben wieder aufsteigt. Amen. Amen. My last point. Mein letzter Punkt. Disobedience to God. Ungehorsam gegenüber Gott. And this is very, very, very rampant in the church today. Und das greift so sich in der Gemeinde. Do you know the purpose of the teaching of God's word? Weißt du das? Or the preaching of God's word? Der Zweck des Predigen oder des Lehrens des Wortes Gottes. Do you know why the word is preached to you? Wisst ihr, warum das Wort Gottes euch gepredigt wird? Or is taught to you? Oder euch gelehrt wird? Is so the word can change you. Das ist deswegen, auf dass das Wort einfach euch verwandeln kann. So that when the word is being spoken, so dass wenn das Wort gesprochen wird, that word can change something in your life. Dass dieses Wort etwas in eurem Leben verwandeln kann. The word can tighten some knots or unloosen some knots. Das Wort kann einfach Dinge verknüpfen wie ein Knoten oder es kann einfach auch Knoten lösen. That word can create the character of God in your life. Das Wort selbst kann den Charakter Gottes in dir bewirken. But that word can be able to return back that thing that is lacking in your life. Das Wort kann dir einfach das zurückgeben, was in deinem Leben einfach fehlt. And disobedience towards God's word und ein Ungehorsam gegenüber Gottes Wort will hinder your prayers. Wird einfach eure Gebete behindern. And therefore, whenever you hear the word of God, und das heißt, wann auch immer ihr das Wort Gottes hört, don't say, I wish Sister so-and-so was here today. Sagt nicht, ich wünschte, dass die Person da wäre. Oh, don't say, I wish brother so-and-so was here today. Und dass er sagt, oh, ich wünsche, dass der Bruder so-and-so, dass er so hier they can hear that. Auf dass er das hören kann. No. Nein. The word was meant for you who is present. Das Wort war ja für dich gedacht, so der du da sitzt. You take it. Also nimm es mit. You meditate upon it. Denk darüber nach. Receive it into your spirit. Empfang es in deinem Geist. And allow it to produce fruit. Und lass es zu, dass es in dir einfach Frucht bringt. And you will be better. Und es wird dann besser sein. Than yesterday. Es wird dir dann besser gehen als den Vortag. There are many other kinds of disobedience. Und da gibt es noch viele andere Arten von Ungehorsam. Like the things that we basically know in the house of God. Und das sind Dinge, die wir auch im Haus Gottes wissen. You know, whenever time we come here, we have an appointment with God to come and worship Him. Wenn wir hierher kommen, dann haben wir eine Verabredung mit Gott, einfach ihn anzubeten. We are actually coming to offer sacrifices of praises and worship to our Father. Und so kommen wir auch her, um einfach Lobpreis und Dank Gott zu opfern, unserem Vater. We are coming like priests to come and burn sacrifices of worship before the Lord. Und so kommen wir wie Priester, um praktisch gemeinsam ein Opfer des Lobpreises Gott darzubringen. Personally, I am a worshipper of God. Und persönlich, ich besides bin jemand, preaching, teaching, anything else. Der Gott einfach anbetet und das unabhängig vom Predigen und Lehren. Sometimes we go to church and we can worship hours. Und manchmal just worship the Lord. Ist so, dass wir für Stunden Gott anbeten. And people will be healed. Und Leute werden geheilt. The Lord will speak to His people. Und der Herr wird zu seinem Menschen sprechen. And I was blessed when I found you worshiping the Lord. Und ich wurde einfach gesegnet, wenn ich dann feststelle, dass das Beste ist, Gott anzubeten. It helps us to loosen up and to hear when God speaks to us. Es hilft uns einfach, even when we are worshiping, locker zu werden und einfach von Gott zu hören, während wir anbeten. And so disobedience will hinder your prayers. Ungehorsam behindert euer Gebet. When you come here to worship the Lord, worship the Lord. Wenn ihr herkommt, um den Herrn anzubeten, betet den Herrn an. It is a meeting of participators and not spectators. Es ist einfach ein Treffen, wo es darum geht, einfach mitzumachen und nicht einfach nur zuzuschauen. Be part of it. Seid einfach dabei, ganz and egal. You will partake the blessing that pertains to worship. Und wenn ihr mitmacht, werdet ihr auch den Segen erhalten, der aus der Anbetung kommt. Your heart will meet with God. Euer Herz wird einfach zusammentreffen und Gott begegnen. God will meet your need. Und Gott wird darin auch eure Bedürfnisse und Nöte begegnen. You leave the place a changed person. Why? Because you were in the presence of God. Und ihr werdet einfach diesen Platz hier als verwandelte Personen verlassen. Warum? Weil ihr einfach Gott angetroffen habt. Some other disobedience is like, you know, you're supposed to give your tithe, your offerings to the Lord. Oder Formen des Ungehorsams ist auch, ihr wisst, dass ihr den Zehnten eigentlich dem Herrn geben sollt. But you withhold. Aber ihr haltet ihn zurück. You hold it tightly what you have. Ihr haltet einfach fest, was ihr habt. And when the Lord says, "Let me bless you," und wenn dann der Herr sagt, lass mich dich segnen, your hands are full, so you can't receive the blessings of God. Und dann sind meine Hände bereits voll und ich kann den Segen Gottes nicht empfangen. Your hands are full of the little that you have. Und deine Hände sind voll mit dem bisschen, was du da an dich hältst. And so you can't get from the Lord. Und so bist daran gehindert, von dem Herrn einfach Fülle zu empfangen. But if you are giving to the Lord the way He wants you to do it, wenn du aber dem Herrn einfach your hands are left without anything, und deine Hände einfach frei sind ohne for etwas, that day, für einen Tag, you give, you receive, dann wirst du geben noch empfangen. You understand? Versteht ihr das? I was asking some people somewhere, Pastor, how many people want money from heaven? Ich habe den Pastor gefragt, mal, raise up your hands. Wie viele Leute möchten einfach Geld vom Himmel empfangen? Do you have anybody who wants money from heaven? Das Gott einfach. Okay, that's good. Do you have an account in heaven? Hast du ein Konto im Himmel? Are you sure? If you have an account in heaven, you will receive money from heaven. Wenn dein Konto einfach im Himmel ist. But if you don't have, dann wirst du auch vom Himmel empfangen. If you get any money from heaven, it will be counterfeit money. Sonst wird es sein, praktisch, wenn du dann Geld vom Himmel bekommst, es wird gefälschtes Geld sein. Because you don't have an account there. Es kann nur gefälschtes Geld sein, now, praktisch, weil du ja kein invest? Konto dort how do you open an account in heaven? Wie kann man da ein Konto im Himmel eröffnen? It's by being obedient to God. Es geht ganz einfach, indem man Gott gehorsam ist. As far as you are giving your tithes, offerings, love offerings, whatever is concerned, you are faithful. Wenn es darum geht, einfach euren Zehnten zu geben, aber auch Liebesgaben und ihr in diesem Geben treu seid. You are obedient to God. Einfach treu gegenüber Gott. And so now you have a treasure in heaven. Und so sammelt ihr euch einfach einen Schatz im Himmel when you an. Pray, und der Schatz actually, ist dort. Und wenn you ihr betet, pray and you get a miracle for finances. Und wenn du betest, wirst du einfach ein Wunder erhalten für deine Finanzen. Because according to the measure that you save there, denn gemäß dem Maß, das du dort ansammelst, you get it back, bekommst du es wieder. Full, voll. Shaken together, ein gerütteltes Maß. And running over. Und sogar überströmend. God will return it back to you. Wird Gott es dir einfach in deinen Schoß geben. But if you are stingy with God, aber wenn du da geizig bist gegenüber Gott, you are disobeying that word that tells you be liberal before towards God. Und du dem in your giving. Einfach ungehorsam bist, dass du doch freigebig sein sollst gegenüber dem Werk Gottes. You'll be seeing other people being blessed. Du wirst sehen, dass andere Menschen gesegnet sind. You see people give testimonies, you get agitated, you get angry. Und du wirst dann Leute, die Zeugnisse geben sehen. You begin to say they are proud. Und du wirst sagen, na, das geht aber nicht, die sind but they are stolz. Not. They are not proud. Nein, sie sind nicht stolz. They are saying what God has done to them after they have been obedient to him. Sie sagen einfach nur, was Gott ihnen einfach hinzugefügt hat, nachdem sie ihm, das heißt Gott, gegenüber gehorsam waren. So disobedience will hinder any kind of disobedience. Disobedience to the leadership. Gehorsam hindert uns daran, ungehorsam zu sein. Zum Beispiel unser Gehorsam zu sein gegenüber der Leitung. To the leadership in the church. Der Leitung der Gemeinde. Do you know the church is not just is not an institution where there is no order. Wisst ihr, die Gemeinde ist nicht einfach irgendwie so eine Einrichtung, wo es keine Ordnung braucht. There are things that have been put in place. Da gibt es Dinge, die sind einfach ganz genau angeordnet worden. If und you jeder want hat this, seinen Platz. See the assistant pastor. Wenn du das möchtest. If you want this, geh zum Assistant Pastor. See leader so and so. Wenn du das möchtest, dann geh if zu der Person. If this is your problem. Wenn das dein Problem ist, so and so. Dann geh zu der Person. If you don't do that because of pride, wenn du das nicht machst, weil du zu stolz bist, instead of seeing that one, you go and see that your senior pastor. Und anstatt die Person zu sehen, gehst du zum Pastor hin. But where is brother so and so? I said, you see. Wo ist dieser Bruder? Then you begin to say, the pastor these days is very proud. Der Pastor ist sehr stolz. He has no time for us. Er hat keine Zeit für mich. It's because you are disorderly. Das deswegen, weil du keine Ordnung hältst. Go exactly where you've been sent to go and you get your help. Geh dorthin, wo es dir gesagt wurde und du wirst dann dort auch deine Hilfe empfangen. Because there is order in the house of God, amen? Weil es gibt da Ordnung im Haus Gottes. That could be disobedience also. Auch das könnte ungehorsam sein. Because pastor has a lot of work. Weil der Pastor hat ja sehr viel zu arbeiten. And the whole of you are in his mind. Und ihr alle seid einfach auf seinem Herzen und in seinem Sinn. And he's praying for you. Und er betet für euch. Then there are some things you need to go somewhere else to one of the leaders. Aber es gibt da Dinge, mit denen müsst ihr zu jemand anders gehen, und das ist zu einem der Leiter. And you get help because he has delegated authority. Und werdet von ihm da Hilfe empfangen, weil er unter delegierter Autorität steht. Halleluja. Halleluja. My last point is. What will cover the whole thing is the enemy can hinder your prayers. Ein letzter Punkt ist, der Feind kann auch eure Gebete behindern. And that's where a Christian is supposed to push. Und da müssen Christen einfach vorwärts drängen. Push, you pray until something happens. Drängt einfach vorwärts und mit eurem Gebet, bis etwas geschieht. The word push. P means push. P bedeutet U means until S something H happens. Ja. Push until something happens. Im Englischen happens. Push heißt drängt vorwärts, bis da etwas passiert. That's where we talk about warfare. Und so sprechen wir you über wage war with the enemy. Wie führt man Krieg mit dem Feind? You tell him to release your answer. Du sagst ihm, es muss einfach die Antwort freigesetzt werden. Because you know your father has heard you. Denn du sagst, mein Vater hat mich ja bereits gehört. In other words, in anderen Worten, if you have checked your heart, wenn du dein Herz einfach geprüft you hast, have checked your life, und dein Leben überprüft hast, and you have no problem with the 6 points, und du in diesen 6 Punkten keine Probleme hast, then you've got to push until something happens. Und dann musst du einfach vorwärts drängen im Gebet, bis etwas passiert. You must rebuke the powers of darkness. Du musst einfach die Mächte der Finsternis zurechtweisen. You must persist and consist. Du musst einfach da beständig sein and persevere in prayer. Und da im Gebet ausharren, durchhalten. And sometimes you might need to fast for 1 day or 2 days or 3 days. Und manchmal ist es vielleicht auch notwendig, da zu fasten für 1, 2 oder gar 3 Tage. Until you receive your answer. Bis du deine Antwort bekommst. If you want to see that, you can look at Daniel chapter 10. Und wenn du das besser verstehen möchtest, the prophet of God, Daniel. In Daniel Kapitel 10, da ist der Prophet Gottes, Daniel. He prayed, he was fasting for 21 days. Er hat gefastet für 21 Tage. And the God heard him the first day when he started praying. Und Gott hatte ihn ja bereits gehört, am ersten Tag, da er zu beten begonnen hatte. But the prince of Persia hindered his answer to prayer. Aber der Prinz von Persien hat sein Gebet verhindert. You can read that chapter, you see it. Und du kannst das lesen in Kapitel 10. God had to send angel Michael. Und Gott musste den Erzengel Michael senden. To come and fight the prince of the air. Um den Prinz der Luft da zu bekämpfen. Who was preventing Gabriel from bringing down the answer to Daniel? Der Gabriel daran hinderte, die Antwort dem Daniel zu überreichen. You can read that chapter, it's clear. Und ihr könnt das nachlesen selbst. You will see it there. Daniel Kapitel 10, ihr könnt es dort selbst erkennen. And there are times you can invoke the angels of God. Und es gibt Zeiten, wo du da praktisch the angel of war, not angels, not ordinary angel, the angel of war. Engel des geistigen Krieges. Lord, send the angel of war. Herr, sende einfach die Engel der geistigen Kriegsführung. To help in this situation. Auf dass sie in dieser Situation But in the name kommen. Of Jesus. Bittet darum im Namen Jesu. Because the angel will only be allowed in the name of Jesus. Denn dem Engel wird dies nur erlaubt werden im Namen Jesu. But let's not get into details about that. Aber lass uns jetzt nicht mit diesen Details beschäftigen. My point was, the enemy can hinder your prayer. You need to a little bit persist or consist or persevere in prayer. Wenn da deine Gebete verhindert sind, vielleicht dann musst du einfach ausharren und durchhalten und beständig sein im Gebet. And you love your answer to prayer. Und du wirst dann deine Antwort aufs Gebet erhalten. Psalms 139. Psalm 100 is our RX. Then what do we do? 9. What are we supposed to do? Was sollen wir tun? Now we have all that information. Wir haben all diese Informationen. What do we do? Was machen wir damit? David says, search me. David sagt, and see whether there is any wicked way in me. Und suche doch und forsche nach, ob in mir irgendwie ein bösartiger Weg ist. And lead me in the way everlasting. Und führe mich stattdessen in dem Weg, der ewig ist. This should be our prayer this evening. Und das sollte einfach unser Gebet sein heute Abend. To tell the Lord to search you. Dass wir dem Herrn sagen, er möge uns doch erforschen. You ask the Holy Spirit to help you to search your heart. Und bittet den Heiligen Geist, dass er euch helfen möge, euer Herz zu erforschen. And to see whether there is anything that is a stumbling block. Und wenn da es irgendetwas gibt, was da zu einem Stolperstein werden könnte. For your prayer life. Für dein Gebetsleben. And why your answers are not answered. Your prayers are not answered. Warum es sein kann, dass eure Gebete nicht beantwortet sind. And after that, und wenn das geschehen ist, get rid of it. Lass es einfach los. Trust the Lord. Vertraut dem Herrn. Ask for forgiveness. Bittet um Vergebung. Deal with it. Und behandelt die Sache gründlich. And you will excel in your prayer. Und du wirst einfach auch Erfolg haben im Gebet. And you will love the life of prayer. Und du wirst einfach Gebetsleben lieben. Why? Because you see results. Warum? Weil du die Ergebnisse siehst. What is prayer? Was ist Gebet? Prayer is talking to God. Gebet ist einfach mit Gott zu sprechen. If you talk to me and I don't answer you, I mean I'm just quiet. Wenn du mit mir sprichst, you will be und ich scared. Nicht antworte, you will even go away. Du wirst einfach weggehen. Because you will suspect I'm thinking something else about you. Weil dann irgendwie das verdächtig vorkommst, du wirst etwas. So prayer is not talking to ourselves. Gebet ist nicht, dass wir mit uns selbst sprechen. It is not shouting to the roof. Es ist nicht einfach, dass wir das Dach da irgendwie anschreien. We are not actually talking to ourselves. Wir reden da nicht mit uns selbst. Prayer is talking to our Father. Gebet ist, dass wir zu unserem Vater sprechen. Amen. Amen. And you must be sure when you pray, your Father has heard your prayer. Und du musst einfach sicher sein, wenn du betest, dass der Vater dein Gebet gehört hat. You can only be sure when you have sorted out your heart. Und du kannst nicht sicher sein, and you know you're in the right standing with God, your Father. Herz erforscht hast und dass du einfach vor Gott dem Vater recht stehst. And your life will be full of the joy of the Lord. Und dein Leben wird immer voll sein mit der Freude des Herrn. You will not be a gloomy person. Und wirst nicht so eine durch die Gegend grummelnde Person sein. You will know God as your loving Father. Du wirst einfach Gott kennen als deinen liebevollen and Vater. And always you be proud and willing to approach the throne of grace. Du wirst immer stolz darauf sein und bereit sein, einfach den Thron der Gnade zu stürmen. To get that which is yours. Um das zu empfangen, was wirklich deins ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to call your pastor. Ich möchte euren Pastor. I would want to ask you to stand, please. Hervorrufen. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht. And I want you to be quiet for 1 minute. Ich möchte, dass ihr einmal für eine Minute wirklich still seid. Just 1 minute. Nur einfach eine Minute. And you can close your eyes or you can just don't look around about besides, just look into your heart. Könnt die Augen schließen, schaut nicht rechts oder links, schaut einfach in euer Herz hinein. Just ask yourself, what could have been the entrance to my prayer life? Und fragt euch einfach, was könnte für euch persönlich why are my prayers not, why don't I see solutions? Eure Gebete behindern. Warum sehe ich da nicht Lösungen für meine answers Sachen? To my prayer. Antworten auf meine Gebete. And you will be able to locate it right now. Und dann werdet ihr auch in der Lage sein, es ganz genau zu orten, was da los ist. Then repent. Und dann tut Buße. Turn away from it. Wendet euch ab davon. God is gracious. Gott ist gnädig. He is merciful. Er ist barmherzig. He is not in the business of condemning you. Er ist nicht jemand, der es liebt, euch zu verdammen. He wants you helped. Er möchte, dass ihr einfach von ihm Hilfe empfangt. He wants you to be a friend to him. Er möchte, dass einfach eine Freundschaft zwischen euch besteht. He wants you to acknowledge him that is your dad. Und er möchte, dass du einfach anerkennst, dass er dein Daddy ist. He loves, he cares for you and he thinks good about you. Er liebt dich, er sorgt sich um dich und er möchte nur Gutes tun für dich. Father, we come to you in the name of Jesus. Vater, wir kommen zu dir im Namen Jesu. We thank you that you have spoken to us today. Wir danken dir dafür, dass du zu uns gesprochen hast. We ask you to forgive us. Wir bitten dich, uns zu vergeben. Of anything that has been the hindrance. Alles zu vergeben, was da ein Hinderungsgrund war. And that makes our prayers not to be heard of you. Sodass unsere Gebete nicht von dir gehört werden. Forgive us today. Vergib uns heute. Sanctify us with the blood of Jesus. Heilige uns durch das Blut Jesu. Accept us again. Nimm uns wieder an. And cause us to be acceptable when we stand before you. Und lass uns auch von dir annehmbar sein, wenn wir vor dich kommen. For you have called us to come and reason together with you. Denn du hast uns ja berufen, dass wir vor dich kommen, auf dass wir mit dir zusammen rechten. We thank you for the promise of forgiveness. Und wir danken dir für diese Verheißung der Vergebung. And we thank you that today, Lord, we are forgiven. Und wir danken dir dafür, dass wir heute Vergebung haben. We thank you that today we are acceptable in your sight. Und dass wir heute einfach vor dir annehmbar sind, vor deinen Augen. We thank you that our prayers will be heard by you. Wir danken dir dafür, dass unsere Gebete von dir gehört werden. Be glorified. Sei darin verherrlicht. Be exalted. Sei erhoben. And be honored today. Und sei darin geehrt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.